Heute ist das erste Mal, dass ich ein bisschen ausführlich gesprochen habe für die indonesische Gruppe, dass ich früher unterrichtet habe, über was hier geschehen ist und wie diese Herr Kral hat diese Finanzen missgebraucht, für seine Zwecke, was eigentlich von den Dayakas meistens in China, Amerika, überall in der Welt, was er bekommen hat, dann mit, ich habe es sozusagen, er hat meine Unterschrift zur Verfügung und er hat das missgebraucht für sich selbst. Und es handelt sich um mindestens, ja, das ist Minimum 100.000 Euro, der Maximum 200.000 Euro, etwas inzwischen. Und das natürlich in Tschechien ist viel Geld. Und er hat einkassiert, eigentlich am Anfang war vor 3 Jahren, 4 Jahren, das war viel Geld. Er hat einkassiert 60.000 Euro, was ich gekriegt habe. Und damit wir dachten, dass wir das bauen können. Und dann dazu hat er zusätzlich noch bekommen 4 Millionen ungefähr, 1.000 Euro oder so. Und wo das Geld ist, was er gebaut hat, hat Wert so 3 bis 4 Millionen, 3,5 Millionen. Es gab einen Spezialist, der hat dann. Und wo das Geld ist, das hat Theravada Gesellschaft inkassiert. Und was er damit gemacht hat, er will nicht das öffentlich machen. Er lässt nicht zu, dass man sieht, was mit dem Geld geschehen ist. So ist die Lage. Das habe ich es erste Mal, habe ich das bisschen ausführlich jetzt auf Englisch für Indonesien angefangen. Und jetzt werde ich das allmählich auch in Tschechisch erklären und darüber schreiben, einen Aufsatz und so. Und hoffentlich bekommen wir das Geld zurück oder mindestens ein großer Teil davon. Naja, das ist so komisch. Ich habe mir so viele Jahre Mühe gegeben, um ganze Welt umgereist, um zu lehren und so und die Gelder gesammelt, damit die Theravada-Gesellschaft sein Haus baut, offensichtlich. Das ist kaum zu glauben, dass sowas heutzutage, die Leute sind unglaublich. Kann man, wenn man daran denkt, wird man nicht glauben. Ich habe das auch nicht geglaubt, aber das ist die Tatsache. Und heute habe ich gelernt, du warst nicht dabei wahrscheinlich, dass diese Situationen sind eigentlich sehr gut, damit man die Augen öffnet, wie unsere Denken illusorisch ist. Als ich erfahren habe, was geschieht ist, was geschehen ist, und ich war sehr schockiert und immer gedacht, was, was, was, was, was, was, was. Aber indem ich klein bisschen Erfahrung habe in der Meditation, das hat mir viel geholfen. Ich habe gesehen, wie illusorisch das Denken ist, und wie wichtig ist, dass man sich nicht damit identifiziert und bleibt mit den Tatsachen. Und das genau, was ich machen will. Ich werde genau die Tatsachen sammeln, wie viel er so für die Gesellschaft, Theravada-Gesellschaft genommen hat und was. Ich habe ihn so bar gegeben, auch vielmals. Das habe ich keine Beweise. Aber die Beweise, was er bekommen hat von den Gebern in Taiwan, Hongkong, China und auch anderen Teilen der Welt. Da gibt es Beweise. Und er will das nicht veröffentlichen, weil es Theravada-Gesellschaft gehört ihm. Er sagt, das ist für Wohl von Buddhismus, aber es ist vollkommen nur seine Sache, diese Theravada-Gesellschaft. Na gut, dann wir sind schon mit der Zeit sind wir schon dabei, mit der Sprache noch nicht. Und wir können jetzt das aufnehmen. Ist das alles fertig? Genau, ist alles fertig. Aufzeichnung läuft. Und Sie hören mich deutlich, ja? Ja. So, dann wir haben die Theorien von Shamatha gelernt und wir müssen sie in der Praxis umstellen. Das ist sehr wichtig, ja? Und wir haben auch gelernt, dass in der Theravada-Tradition, in der ich ausgebildet bin, diese zwei sind getrennt. Ja? Die Sammlung ist die Voraussetzung für Weisheit und die Sammlung trainiert man die Versenkungen und so weiter. Und dann kommt man zu Vipassana. Ja? Dann nach der Visuddhimagga, was sehr wichtig ist zu verstehen, wir haben sozusagen, Visuddhimagga heißt der Pfad der Reinigung. Wir haben drei Phasen von Erleuchtungsprozess. Erst durch Sila werden die Unreinheiten des Geistes, die Asavas, werden sozusagen in Schach, dass sie nicht, obwohl man denkt, mit Unreinheit des Geistes, man ärgert sich, man wird Begierde haben, aber mit dem Körper und mit der Sprache, man sozusagen, man schadet niemanden. Aber denken durch Sila, durch Disziplin, so die Visuddhimagga, so die Theravada-Tradition, so auch Abhidharma-Kosha, man kann nur die vermeiden, dass die Unreinheiten zu unheilsamen Taten von Sprache und von Körper führen, aber man kann sie nicht sozusagen wegfegen aus dem Geist. Dann durch Shamatha, so die Tradition, durch die Shamatha werden die Unreinheiten aus dem Geiste geschüttelt. Ja? Der Geist wird gereinigt, aber nur in der Zeit, in der man in Tiefkonzentration ist, in Tiefkonzentration eintritt, sobald man wieder aus der Konzentration weggeht, dann diese Unreinheiten wieder erscheinen und sogar durch diese tiefe Zustände von Konzentration wird man sehr sensitiv, wenn man die hat. Dann man wird umso mehr von den Unreinheiten des Geistes betroffen und sozusagen man wird es als Notwendigkeit sehen, dass man muss damit etwas machen, damit sie nicht entstehen weiter. Auch besonders in Gedanken. Und dann durch Weisheit, und Weisheit heißt richtige Unterscheidung. Das ist Synonym für Dhamma Vichaya und Dharma Pravichaya, Unterscheidung von Dharmas, von Phänomenen. Dann werden die Unreinheiten des Geistes vollkommen gereinigt. Und so wird man zu Bodhi, zur Erleuchtung, zu dem Zustand von Reinheit. Man wird diesen Zustand erreichen können. Also nur durch Weisheit, dass dann durch diese Weisheit von Hören, heutzutage mehr wir lesen als hören, aber das ist dieselbe Sache, die Weisheit von Verständnis von Konzepten, die dann zu buddhistischer Realisierung führen können. Das sind dann die Konzepte von Selbstlosigkeit, in Theravada ist es Selbstlosigkeit von Person, ja. Und dann die bedingte Entstehung und die wahre Objekte unserer Erfahrung in der Welt, das sind die Aggregate und so weiter. Wenn man das richtig verstanden hat, richtig gehört hat, darüber nachgedacht hat, dann wird man imstande sein, vorausgesetzt, man hat Konzentration entwickelt, den Geist zu reinigen. So hat man der einzige Weg zur Reinigung des Geistes sind dann die drei Weisheiten. Richtig hören, richtig nachdenken über das, was man gehört hat. Das heißt Shrutamaya und Chintamaya Pragya, Weisheit von Hören und Weisheit von Denken über das, was man gehört hat. Das sind die Konzepte, ja? Und wir haben auch über die 9 Stufen der Meditation in Mahayana-System oder in nördlicher Tradition gesprochen. Das ist dann diese erste und zweite Stufe, dass man ist fähig, den Geist dadurch, dass man richtig gehört hat, richtig nachgedacht hat, man wird imstande sein, den Geist bei dem erwünschten Objekt bleiben lassen. Ja, wir haben darüber schon gesprochen. So trainiert man normalerweise in Theravada, auch teilweise in Mahayana, in einigen Traditionen, die mit Abhidharma verbunden sind, dann man trainiert erst so, auch sogar in Zen. Als ich in Taiwan war, war ich mit Meister Shenyin. Er hat erst gelehrt Meditation über Atmen, was ich euch erst lehren werde, für die Gründe, die ich erklärt habe, weil es in allen Traditionen ist, die Meditation, also allen wichtigen Traditionen, es gibt auch wie im Zen andere Interpretationen. Das ist, was macht Buddhismus interessant. So viele Interpretationen, so viele Ideen, weil diese buddhistische Lehre, Buddha ist kein Moses, er hat nicht gemesselt, auf Stein, was der Gott, lieber Gott, gelehrt hat. Er hat einfach übermittelt, was er selbst erfahren hat. Das ist Dharma. Und indem wir Buddhisten sind, wir glauben, dass es die objektive Wahrheit ist, der objektive Zustand von unserer Erfahrung, Selbstlosigkeit. Und so dann erst lernen wir dann die Aufmerksamkeit so zu lenken, dass es bleibt bei dem Objekt, das wir brauchen, damit wir Konzentration entwickeln. Und diese Objekte, es gibt so viele. In der Fahrt der Reinigung haben sie 40, in der Fahrt der Befreiung 38, es ist egal, aber es gibt viel mehr. Auch in Yoga gibt es verschiedene Objekte von Meditation, die nicht erwähnt sind im Buddhismus. So, dann, wenn wir zu der Fähigkeit kommen, dass wir Stärke in dem Geist finden, dass er erwünschte Objekt im Geiste längere Zeit halten kann, dann erscheint die Kraft, wir haben gelernt, die Kraft der Achtsamkeit. Nicht wahr? Durch diese Kraft der Achtsamkeit, wir dann beseitigen, was wir erklärt haben, diese ersten Hindernisse auf dem Weg von Reinigung des Geistes. Das ist, dass wir werden nicht faul, indem wir Glaube haben an das, was wir machen, meditieren, dass wir Wunsch haben, Enthusiasmus über das, was wir machen. Das ist sehr wichtig, dass wir regelmäßig üben. Wenn wir nicht regelmäßig üben, wir wollen vieles erreichen in Meditation, aber wir schaffen es nicht, weil besonders in unserer Gesellschaft, wir sind immer abgelenkt. Ja? Alle Medien versuchen immer, uns abzulenken. Und dadurch dann, wir haben keine Möglichkeit, bei dem erwünschten Objekt zu lange Zeit zu bleiben, weil wenn wir nicht abgelenkt sind, wir sozusagen haben Langeweile. Heutzutage die jungen Menschen so, wenn sie nicht aufgeregt sind, sie haben Langeweile. Und dann machen wir alle mögliche Unsinn außer Meditation. Na, da kommt, indem wir diese Fähigkeit haben, den Geist auf dem erwünschten Objekt liegen lassen, wir dann erleben, haben Vorgeschmack, bevor wir Hauptgerichte essen. Wir brauchen Vorspeise, besonders in den gastronomischen Gesellschaften. Ich habe in Frankreich studiert. Ohne Vorspeise gibt es keine gute Mittagessen oder Abendessen. Vorspeise muss da sein. Und diese Vorspeise heißt Prashrabdi. Wir haben durch Achtsamkeit, das dann kristallisiert, wir haben Vorgeschmack von dem, was wir uns wünschen, das ist Entspannung, Die meisten Leute heutzutage fangen an zu meditieren, besonders die sogenannte wissenschaftliche Meditation, wissenschaftliche Achtsamkeit, indem sie von Stress befreit werden wollen. Und manche Autoren sogar identifizieren diesen Stress mit Dukkha. Dukkha ist die erste Wahrheit, muss man zu realisieren. Das ist Wahrheit von Unzufriedenheit. Na, Unzufriedenheit wird bei manchen Psychologen heutzutage, viele von uns kommen zur Meditation durch Psychologie, wird als Stress dargestellt. Wir haben Stress, deswegen wir leiden. Und wie beseitigen wir das? Sie haben ganz einfache Antwort: durch Achtsamkeit. Aber Achtsamkeit, so die buddhistische Lehre, ist die Grundlage sozusagen, ist basiert auf Vertrauen und ist dann als Grundlage für Vertrauen, für Shraddha, ist das dann auch Grundlage, dann Achtsamkeit für ethisches Verhalten. Sehr wichtig. In Buddhismus, und das ist nicht so viel betont heutzutage bei den Psychologen, diese Achtsamkeit ist Grundlage für ethisches Verhalten. Kein ethisches Verhalten ohne Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kommt durch die Fähigkeit, den Geist zu konzentrieren. Und so konzentrieren, dass die Aufmerksamkeit bleibt bei dem erwünschten Objekt. So, dann, wenn wir haben gelernt in diesen 9 Stufen von Samadhi, wenn die Achtsamkeit dann völlig sich entwickelt, kommt Wissensklarheit. Und Wissensklarheit ist in Buddhismus Synonym für Vipassana und es ist auch Synonym für Weisheit. Wir haben aus der Perspektive von Buddhismus, von Yoga auch, wir haben Weisheit, wenn wir Wissensklarheit haben und wenn wir Vipassana haben. Und Wissensklarheit ist verbunden mit der Fähigkeit, entspannt zu sein und Klarheit in dem Geiste zu finden. Dann wir können entspannen. Wenn wir uns entspannen können, indem wir Wissensklarheit, indem wir Klarheit im Geiste und Entspannung haben, wir können dann tief eingehen in den Prozess von Reinigung des Geistes. Und das ist eigentlich Meditation. Und diese Meditation dann hat 3 Stufen, 3 Lehren im Buddhismus. Lehre von Sila, von Disziplin, Lehre von Konzentration und wird konsumiert, diese 2 Lehren werden konsumiert in der Lehre von Wissensklarheit, von Weisheit, von Vipassana. Aber die sozusagen kann nur kommen, wenn diese Fähigkeit für Achtsamkeit ist sehr, sehr klar. Wenn diese Fähigkeit von Achtsamkeit nicht klar ist, Fähigkeit für Wissensklarheit und für Reinigung des Geistes kann nicht zur Reife kommen. Dann alle anderen Stufen, wir haben schon erklärt, dann man erst zähmt diese Tendenz des Geistes zu senken, indem der Geist durch Achtsamkeit konzentriert ist. Wenn konzentriert ist, wenn Achtsamkeit ist fortgesetzt, dann der Geist wird konzentriert. Wenn er konzentriert ist, durch unsere schlechten Gewohnheiten, der konzentrierte Geist hat Tendenz zu senken. Das haben Sie vielleicht auch in Ihrer Praxis erfahren. Wenn wir längere Zeit konzentriert bleiben, dann wenn wir nicht den Geist schützen, wir machen Eintritt in Traumgesellschaft, Zustand. Viele Bilder entstehen in dem Geiste. Viele Sachen kommen zur Erinnerung. Und wenn wir Achtsamkeit haben, obwohl wir nicht verlieren das Objekt der Konzentration, wir dann sozusagen verlieren diese Entspannung und Klarheit. Weil wir wollen eine Sache und sind konfrontiert mit anderer Sache, mit den Gedanken, die uns stören. Oder mit den Bildern, die dann im Geiste entstehen. Diese Bilder sind auch Gedanken. Muss man sehr klar. Alle Bilder, die im Geiste entstehen, sind Gedanken. Ohne Gedanken keine Bilder in dem Geiste entstehen können. Das muss sehr klar sein. So, dann der Geist wird sich nur dann tief in diesem Prozess von Läuterung eintreten können, wenn diese Tendenz zu Senken des Geistes beseitigt, dann kommt diese sechste Stufe, die ist kritisch. Diese sechste Stufe ist dann sozusagen Eintritt zu Shamatha. Shamatha heißt Beruhigung, man wird beruhigt. So der Geist hat Wissensklarheit, jede Tendenz von Senken und von Aufgeregtheit gleich zu identifizieren und nicht in diesem Zustand zu bleiben. So reinigt sich der Geist. Und wenn der Geist sich reinigt, dann die Energien, die man braucht, um diese Tendenzen von Senken und Aufgeregtheit zu räumen, wird immer geringer, bis dann der Geist sozusagen in Zustand von Einspitzigkeit rutscht und dadurch dann zu Versenkung. Das haben wir schon gesprochen. Und jetzt wir wollen das selbst mit eigenem Körper und mit dem Geist, das an Körper gebunden ist, wir wollen das erleben. Und wir erleben das, wir nützen Atmen, weil Atmen ist ein Objekt, das man zu jeder Zeit zur Verfügung hat. Und deswegen auch man kann sich zu jeder Zeit in Meditation trainieren, indem der Geist spontan bei dem Atmen bleiben kann, er sich. Und wir haben lang über Atmen meditiert. Sobald wir denken an Atmen, wir können uns gleich entspannen. Das ist der Zustand, das wir erreichen möchten, wenn wir wirklich Fortschritte in der Meditation an Atmen machen wollen. Weil wenn wir aufgeregt sind, und ich war sehr aufgeregt, als ich gelernt habe, dass der Verwalter von diesem Zentrum hat das für auf seinen Namen geschrieben alles und dass es ihm gehört. wurde ich einfach sehr unruhig. Aber wie kann man damit umgehen? Dann habe ich Aufmerksamkeit auf Atmen gelenkt und diese Gedanken waren vollkommen verrückt. Und wenn ich gesehen habe, dass diese Gedanken vollkommen verrückt sind, dann ich konnte mich entspannen. Aber als ich das erste gelernt habe, ich war sehr aufgeregt und ich konnte kaum schlafen. Immer wie in Helikopter von dem Geist. Immer fliege ich in den Gedanken. Aber gleich bin ich wieder auf der Erde, indem ich Atmen betrachte. Indem ich mich mit dieser Meditation ziemlich lange beschäftigt habe. Und es ist Gewohnheit, dass ich meinen Geist beruhige, indem ich Atmen betrachte. Und unser Geist, wenn desto mehr wir meditieren, desto klarer wird es. Unser Geist ist ein Zeugnis von unseren Gewohnheiten. Unser Geist sind unsere Gewohnheiten. Und wie normalerweise, wenn wir nicht Achtsamkeit haben, wir reagieren praktisch automatisch nach unseren Gewohnheiten. Aber das ist nicht Wissensklarheit. Das ist nicht Wissensklarheit. Wissensklarheit ist, dass die Gewohnheiten klar zum Ausdruck kommen als einfach Gewohnheiten und man haftet nicht dran. Das heißt nicht, dass man sie beseitigt und man kämpft mit den Gewohnheiten. Man versteht. Die Wissensklarheit ist Verständnis. Man versteht die Gewohnheiten, die Gedanken, mit denen wir reagieren, sind einfach Gewohnheiten. Und dann, man denkt, aber nicht haftet so viel an Denken. So, wenn man zu diesem Zustand kommt, dann lässt man sich nicht für lange Zeit aus der Ruhe führen lassen. Es kommt, natürlich, es kommt. Wir sind keine Buddhas. Aber dieser Zustand von Unruhe wird nicht lange dauern. Dann haben wir wirklich Fortschritte gemacht. Dann in dieser Tradition, dann diese Konzentration, diese Zustände von Versenkung sind nur bloß diese Schritt für Wissensklarheit, was dann als Vipassana erklärt wird. Wissensklarheit wird erklärt als Vipassana. Und Vipassana heißt Sehen, Paschana, in Sanskrit, durch Differenzierung. Wie? Jetzt, wenn wir lernen Meditation, dann wir können Meditation lernen durch richtige Differenzierung, aber wir können auch lernen die Meditation, wenn Sie Zen gelernt haben oder Dzogchen oder so. Wir können auch Meditation lernen durch Nicht-Identifizierung mit Differenzierung. Differenzierung ist da, aber wir identifizieren uns nicht. Jetzt, wir meditieren über Atmen und der erste Schritt ist, dass man diese Atmen mit Achtsamkeit wahrnimmt. Das ist die Voraussetzung, auch in Anapana Sutra. Es ist die Voraussetzung für Meditation an Atmen. Der Buddha sagt sogar, dass wenn wir über Atmen meditieren und nicht Atmen wahrnehmen, dann wir meditieren nicht an Atmen. In dem Moment, auch kleinen Moment, wenn wir nicht Atmen wahrnehmen, dann wir haben sozusagen die Meditation über Atmen verlassen. So am Anfang für Meditation muss man sich zwingen. Und zwingen ist ungemütlich. Besonders für die jungen Menschen, zwingen ist sehr, sehr ungemütlich. Der Geist rebelliert gleich. In der Medizin, es heißt, in chinesischer Medizin haben sie wunderbare Ausdruck dafür, rebellierende Qi, liberierende Qi. Diese Qi, unsere Energie wird rebellieren, indem wir etwas unterdrücken müssen. Aber indem wir immer daran gewöhnt sind, der Geist, der Affengeist zu benutzen und immer nicht bei einem Objekt zu bleiben, da haben wir nicht diese Fähigkeit, dann am Anfang muss man sich zwingen. Und zwingen führt zu Zustand von Unwohlsein. Dann die Anfänger in der Meditation erfahren oft diesen Zustand und es ist sehr schwer zu vermeiden. Dann viele von den Menschen, die anfangen zu meditieren, die sind dann enttäuscht, indem sie sich überwinden müssen, indem sie die Gewohnheiten überwinden müssen. Dann finden sie immer eine Ausrede, dass sie was anderes zu tun haben aus Meditation und bleiben nicht dabei. Und wenn sie bleiben, dann wollen sie nur was Schönes und Angenehmes erleben, und warten darauf. Ich habe ein bisschen Erfahrung als Meditationslehrer. Viele Leute, besonders die Westler, die zur Meditation kommen, die wollen was Angenehmes erfahren und so bald wie möglich. Wenn es nicht kommt, enttäuscht. Na, was zu tun? Nichts. Man muss irgendwie sich selbst schlucken. Wenn man sich nicht die Wille hat, sich selbst zu schlucken, wann wir nicht Meditation lernen können, das ist unmöglich. Na, wir wollen meditieren, dann wir haben uns entschieden, sich selbst zu schlucken. Und sich selbst zu schlucken ist sich zwingen, bei dem erwünschten Objekt zu bleiben. Hier ist Atmen. Dann bleibt man bei dem Atmen. Und das heißt in Anapanasati Sutra, Satova, Asasati, Satova, Pasasati. Er atmet ein und atmet aus mit Achtsamkeit. So, sehr wichtig, in der Theravada-Lehre und auch in Sanskrit-Tradition, die mit dem, also, Lehre für, dass man Buddha für sich selbst wird und Klarheit in sich selbst bekommt und bei individueller Erfahrung bleibt individuelle Klarheit. Dann in diesem Zustand, dann einfach, man bleibt bei Einatmen und Ausatmen und versucht sich selbst zu schlucken. Und wie macht man das? Diese heißt Ganana, man zählt diese Atemzüge. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Und ein, aus wird als ein oder ein wird ein und aus wird zwei. So atmet man. Und man zwingt sich durch diese Zählen bei dem erwünschten Objekt zu bleiben. Und indem der Objekt immer da ist, man braucht sich nicht besondere Mühe zu geben, ist das sozusagen beste Objekt für Anfänger zu anfangen, weil Objekt ist immer da. Und indem der Zustand des Geistes sich ändert, auch Atmen sich ändert, wenn Zustand des Körpers sich ändert, auch Atmen sich ändert. Wenn wir laufen, atmen wir anderes. Wenn wir aufgeregt sind, atmen wir anderes. Wenn wir ruhen aus und wollen schlafen, wir atmen auch anderes. Wenn wir Achtsamkeit haben, wir merken automatisch diese Änderung von diesem Zuständen. Das kommt auf natürliche Weise, wenn man Erfahrung in Atmenmeditation hat. So, Atmen, Meditation an Atmen ist sehr tief, indem Atmen hat gerade Beziehung zu Körper und auch zu Geist. Wir atmen, indem wir den Geist und Körper zusammenhalten, nicht getrennt. Jetzt, diese Meditation über Atmen als Shamatha ist, dann geht so lange Atmen wahrgenommen wird. Wenn Atmen nicht mehr wahrgenommen wird, und das kann passieren in sehr, sehr tiefen Stufen von Meditation, dann streng gesagt, die Shamatha-Teil von Meditation über Atmen geht zu Ende. Und wenn diese Meditation zu Ende geht, in tiefen Vertiefung, im vierten Jhana, wir können nicht mehr Atmen hier erleben. Wir erleben es, wenn wir schwache, so wie ich, nicht so tiefe Konzentration wie Buddha haben. Es gibt noch Bewegung in dem Körper, aber wir spüren es nicht mehr an den Nasenlochen. So, wir können wissen, dass diese Konzentration ist tief genug, dass diese direkte Beziehung zu dem Körper wird dann sehr, sehr undeutlich. Und das ist sehr wichtige Erfahrung, weil besonders wenn Sie sich mit Dzogchen-Beschäftigung und so weiter, weil dann man geht sozusagen in mentale Körper. Diese grobe Körper wird nicht mehr so klar wahrgenommen. Und das ist sehr wichtig. Aber um das zu erreichen, erst müssen wir Körper und Geist und Atmen zusammenbringen. Ja? Wenn wir nur als über Einatmen und Ausatmen meditieren, wie es erklärt ist in der Theravada-Tradition, auch in Abhidharma Kosha, dann, das heißt, wir bleiben bei einer Stelle Und das ist sehr vorteilhaft, so anzufangen, wo die Berührung von Atmen, Körper und Geist am deutlichsten erscheint. Und das geschieht normalerweise bei den Atemlochen. So, um die Sprache von Visuddhimagga zu erklären, dann man verfolgt nicht Atmen innerhalb des Körpers, man verfolgt nicht Atmen außerhalb des Körpers, man bleibt bei dem Berührung, bei der Berührungsstelle, wo Geist, Atmen und Körper sich treffen. Sehr wichtig zu verstehen. Nicht verfolgen, Atmen nach draußen, nicht nach innen, sondern obwohl wir bewusst sind, das Atmen fängt an bei den Nasenlöchern, dann geht zu Unterbauch. Und dann ausatmen, fängt dort und geht dann wieder nach außen durch die Atemlöcher. Wir können davon bewusst sein, aber wir verfolgen es nicht. Wenn wir das machen und achtsam diese Stelle, wo wir atmen, Berührung und Körper und Geist gleichzeitig, indem wir uns konzentrieren, wir auf dem Körper, wir nehmen wahr auch den Geist, der sich da konzentriert, ja. Sehr wichtig. Dann diese Geist, Körper und Atmen treffen sie an einer Stelle und diese Stelle heißt Anapananimitta, Bild von Einatmen und Ausatmen. Sehr wichtig, Bild von Einatmen und Ausatmen. Damit Einatmen und Ausatmen klar wahrgenommen wird, einatmen und ausatmen, dann wird ein mentales Bild. Nur mentales Bild erlaubt, feineres Gefühl, feineres Unterscheidung und auch feinere Atemzüge. Sehr wichtig zu verstehen. Die Meditation über Atmen ist eigentlich Meditation über Verfeinerung von Atmen. So wird es auch erklärt. Wir durch Verfeinerung von Atmen werden auch die Gefühle, die mit Atmen verbunden sind, und die Unterscheidung, das ist Geist, das bei Atmen bleibt, werden auch gleichzeitig verfeinert. Habe ich mich klar ausgedrückt? So, wir entwickeln Wissensklarheit, wie diese Atmen, Geist und unsere Gefühle, wie sie und so zusammengewoben sind. Die, wenn sie eine Einheit werden, dann der Geist, Gefühle und Atmen gleichzeitig werden als etwas Feines, als erfahren. Und diese Erfahrung dann führt zu Entspannung, Wohlgefühl. Und diese Entspannung und Wohlgefühl ist sozusagen Eintritt für tiefe Konzentration. Dann, wenn wir durch Wissensklarheit die Fähigkeit entwickeln, sich von diesem Wohlgefühl sich nicht damit identifizieren, sondern loslassen, Upeksha, dann wir dieses Wohlgefühl wird uns lange begleiten können. Die Entspannung wird auch lange bleiben können. Klarheit des Geistes wird auch fortsetzen. Und dann wir sind öffnen für die Erfahrung von Versenkung, indem dieses Bild des Atmens in dem Geiste wird sehr stabil und klar. So, wir durchgehen, das sind drei Stufen von Shamatha. Erst zählen, dann verfolgen und verfolgen. Heißt, dass wir diese Einatmen- und Ausatmen-Züge auf einer Stelle immer auf derselben Stelle verfolgen mit Achtsamkeit. Alles fängt an mit Achtsamkeit und in der Tat alles auch endet in Achtsamkeit. Wenn wir Arahats werden, wenn Sie Bodhisattva werden möchten, dann wir Sie wollen nicht Arahat sein. Aber wenn man Arahat sozusagen diese Reinheit des Geistes immer aufrecht behalten möchte, und nicht sich mit komplizierten Situationen und mit so konfrontieren möchte, dann sehr wichtig ist, dass dieser Zustand von Wissensklarheit, die nicht erlaubt, diese Bewegungen des Geistes, Schwankungen des Geistes, dann man lässt sie nicht kommen. Und dann der Geist läutert sich. Aber es geschieht nur, radikal, wenn man dann unmittelbar dieses Objekt der Erleuchtung oder Objekt der Realisierung unmittelbar berührt hat. Dann geschieht die Revolution des Geistes. Man versteht das, wie man ist in der Welt, aber versteht das, was sozusagen nicht mit zu der Welt mehr gehört. Dann die Welt erscheint nicht mehr so real. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Geist hat Klarheit und diese Klarheit und Entspannung kommt durch Shamatha. Dann zweite Stufe von Meditation, von Atmen ist, dass man immer diese Einatmen- und Ausatmen-Züge verfolgt und nicht verliert. Nicht verliert durch Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt Erinnerung, wörtlich. Man erinnert sich immer an Atemzüge und bleibt dabei. Wenn man dabei bleibt, wird man dann sich wehren und nicht mit Kraft dabei bleibt, aber durch Achtsamkeit, dann wird man Wohlgefühl erfahren können mit dem, was man macht. Und man macht immer einatmen und ausatmen. Wenn man sich nicht damit identifiziert und einfach nur es betrachtet, es ist da, mit Entspannung und nicht mit zugreifen, dann diese Zustände von Entspannung und Klarheit bleiben und der Geist dann sitzt gleichmäßig auf dem Bild des Atmen und versenkt sich in Atmen. Und so erreicht man Versenkung. Wenn man Versenkung erreicht, in diesem Augenblick dann der Geist ist geläutert. Kein Platz für Unreinheit. In Samadhi kein Platz für Unreinheit des Geistes. So, diese Zustände des Geistes sind psychologisch Zustände von verschiedenen Stufen von Himmel. Ja? Wenn Sie Himmel besuchen möchten, bitte üben Sie sich in Versenkung. Dieser Besuch in Himmel ist sehr, sehr lehrreich. Es ist ein wunderbarer Besuch, aber es ist nur Besuch. Und man wird im Besten, wenn man sehr große Meister sein wird, man bleibt ein paar Stunden oder sogar ein paar Tage, wenn sie wirklich große Meisterschaft erreichen. Aber sie sind nur Gast. In Himmel sind wir nur zum Gast. Aber wunderbare Zustand, zum Gast im Himmel. Deswegen diese Erfahrung von Sammlung. Man soll nicht in gewisse Traditionen, es ist nicht ernst genommen, und es wird gar nicht, es wird gesagt, das ist Konzentration von Idioten, indem man sich identifiziert mit dem Objekt, aber der Geist soll sich mit keinem Objekt identifizieren, dann nur dann erlebt man nicht dualistische Wahrheit. Aber trotzdem, dieser Besuch im Himmel ist hoch lobenswert, und es schadet auf keinen Fall, niemanden kann es schaden. Und egal, ob man Dzogchen übt oder Zen übt, ist es ein Besuch, das sehr, sehr lehrreich ist. Und diese Stufen von diesem Besuch ist dann, dass man erst mit Achtsamkeit die Atemzüge einatmen, ausatmen, wahrnimmt, dann verfolgt auf einer Stelle, wo sich dann allmählich der Geist, der Körper und Atmen zusammentreffen. Dieses Treffen ist sehr angenehm, weil man immer, indem wir Wesen sind, wir wollen immer bei dem Eigenen bleiben. Und diese mentale Eingenehm ist sozusagen viel feiner als körperliche Eingenehm. Mentale Zufriedenheit ist viel wertvoller als körperliche Zufriedenheit, weil diese Atemberührung ist viel feiner als Berührung durch Körper, durch Augen, durch Ohren und so weiter. Und wenn diese Berührung von fünf Sinnen wird mit Konzentration erlebt, es wird zu mentaler Berührung. Unsere große Musiker, die Künstler und so weiter, die dann arbeiten mit mentalem Bewusstsein. Und weil es viel feiner ist, dann es bringt viel mehr Vergnügen als diese körperliche Berührung. Aber solange nicht Wissensklarheit in diese Berührung eingeführt wird, dann diese Berührung will verführen. Man hängt dran. Dann auch die sehr talentierten Künstler und so weiter. Meistens sind sehr unglückliche Menschen, weil sie hangen dran bis zur Krankheit. Dann helfen sie sich mit Alkohol, mit Drogen. Sehr üblich in diese Milieu von Künstlern. Ich habe als Student in Paris vieles davon erlebt. Meistens sind auch Drogen und Alkohol anhängig und nicht gerade glückliche Menschen. Sie sind glücklich nur, wenn sie sich sozusagen die kompensieren, diese mentale Erlebnis durch Kunst. Sonst sind sie sehr unruhig. So, auf jeden Fall, wenn wir die Fähigkeit haben, wie wir erklärt haben, von Achtsamkeit, Wissensklarheit kommt zustande und Wissensklarheit ist, dass dieses mentale Bild von dem Objekt der Konzentration, der Geist bleibt damit mit Entspannung und obwohl der Körper weh tut, man wird nicht davon viel gestört. Natürlich, man wird gestört ein bisschen, aber nicht indem man dieses Objekt von Achtsamkeit ändert oder lässt sich verführen durch andere Objekte. Nein, das kommt nicht zustande. Dieser innere Zustand, wenn sich Atmen, Körper und Geist zusammentreffen, in diesem Zustand dann, man fühlt sich sehr angenehm und diese unangenehmen Gefühle gehen in den Hintergrund. Solange man nicht so super Yoga-Körper hat und das haben wir alle nicht. Der Buddha angeblich ist mit solchen Körper schon geboren, mit 32 und die Merkmale von Perfektion und 80 kleine Merkmale von Perfektion. Naja, das ist, er hat gute Gewohnheiten geübt, so wenn man das glaubt, für unzählige Leben. Wir haben nicht, wenn wir können uns alle erinnern an unsere auch schlechte Taten und an unsere schlechte Gewohnheiten. Deswegen sind wir nicht in Buddha-Körper geboren. Wir sind geboren in einem Körper, das weh tut. Und das manifestiert sich bestimmt in Meditation. Aber indem man die Fähigkeit hat, wenn man über Atmen meditiert, dass die Atmen, Körper und Geist kommen zusammen. Man wird entspannt, obwohl man unangenehme Gefühle erfährt und die gehen zu Hintergrund. Egal welche Meditation man übt, auch Dzogchen, auch Zen, selbe Prinzip, nur Objekt ist anderes. Aber dieses selbe Prinzip ist da. Dann die mentale Wahrnehmung geht zu Vorgrund und körperliche Wahrnehmung geht zu Hintergrund. Auch Wahrnehmung mit Augen, Ohren, Nase Zunge. Das sind alle nur körperliche Erfahrung von vier Elementen, wenn man die buddhistische Lehre so erklären möchte. Wenn wir, was wir mit Augen erfahren, mit Ohren, mit Nase, mit Zunge, sind auch nur vier Elemente. Nur die sind mit anderen Bewusstsein erfährt. Man werden mit anderen Bewusstsein erfahren, aber das sind immer die vier Elemente. Deswegen unsere Dichter, zum Beispiel Rimbaud in Frankreich, ich mag besonders, er spricht von, und unsere Musiker sprechen von schweren Tonen, leichten Tonen, nicht wahr? Schweren Farben, leichten Farben, sozusagen, das ist körperliche Erfahrung. Und die orientalische Medizin, auch Buddhismus, ist Lehre von Harmonie, diese Elemente, wenn man in Harmonie bringt, dann bleibt der Körper und Geist in Zustand von Entspannung. Wenn sie nicht in Harmonie sind, dann immer Spannung. Ja, so verbindet man die Meditation über Atmen auch über die Meditation mit den Elementen. Atmen ist auch Erfahrung von den Elementen, von Wärme, von Kälte, von Schwere, von Leichtigkeit, von Bewegung. Das sind alles Elemente. Und körperliche Sinnen sind Erfahrung von den Elementen. Aber das bringt uns dann zu Vipassana. Vipassana ist die Erfahrung von Unbeständigkeit. So wird es erklärt in den Schriften, sozusagen die frühere Schriften von Buddhismus, alle reden davon. Und obwohl erklärt auf andere Weise in Tantrayana-Tradition, Mahayana-Tradition, es kommt zu selbe. In der Tat, alles dreht sich um Vergänglichkeit. Vergänglichkeit sind wir. Vergänglichkeit ist die Welt und man, damit man diese erfährt, das, was nicht Vergänglichkeit ist, muss man Wissensklarheit haben, wie man es entwickelt, verschiedene Systeme, verschiedene Techniken der Meditation, aber es kommt zu selbe. Wir wollen erfahren, das, was in der Welt ist, aber aus der Welt uns zu andere Dimensionen führt, wo diese Leiden nicht mehr wahr ist. Obwohl körperliche Leiden ist da, diese mentale Leiden ist nicht mehr zu kann man nicht mehr in dieser Dimension erfahren. Und diese Dimension muss man mit dem Körper erfahren, mit Berührung erfahren. Und man muss auch die Gründe sammeln, damit diese Erfahrung im Geiste entsteht. Und der wichtigste Grund ist die Weisheit von Hören, und Weisheit von Kontemplieren, wenn man anderes Herz, wird man anderes kontemplieren. Wenn man anderes kontempliert, wird man andere Meditation erfahren. Jetzt, wir sprechen über Atmen. In der Mahayana-Tradition, wenn Sie in China und Tibet meditieren, die meisten Lehrer, wenn sie über Meditation, über Atmen reden, dann benutzen sie die, was Asanga erklärt, der große Bodhisattva, auch Lehrer in Nalanda nach der tibetanischen Tradition. Alle waren Lehrer in Nalanda nach der tibetanischen Tradition. Alle Schulen in Nalanda von nicht-dualistischem Denken. Also Asanga erklärt die Meditation über Atmen, dass es gibt nicht nur zwei Objekte, einatmen und ausatmen, aber genauso wie in Yoga, es gibt einatmen, ausatmen und was heißt auf Sanskrit Zwischenatmen. In Yoga heißt das, diejenigen, die sich mit Yoga beschäftigt haben, heißt es Kumbhaka. In Yoga haben wir innere Kumbhaka. Nach dem Einatmen, wir halten Atmen innerhalb des Körpers. Nach Ausatmen, wir dann halten diesen Zustand von Leerheit von Atmen. Und Pranayama ist die Wissenschaft, wie man über diese Zustände dann meditiert. Dann diese Art Einatmen und Ausatmen geht in den Hintergrund und diese Zustände von sozusagen nicht einatmen und nicht ausatmen, die gehen zu Vordergrund. So, wir haben nicht zwei Objekte der Meditation, wie auch Shamatha, auch Vipassana, wie ich erklärt habe. Wir haben vier Objekte. Einatmen, Zwischenatmen. Warum Zwischenatmen? Weil wenn wir nicht atmen durch die Nase, durch Mund, was passiert? Der Körper bewegt sich weiter. Der Körper atmet weiter. Aber durch feinere Atmen. Diese feinere Atmen heißt Prana. Und durch Prana, sehr wichtig, wenn Sie sich mit tibetanischem Buddhismus beschäftigen, durch Prana dann bewegt sich Blut in dem Körper und bewegt sich auch Geist. Der Geist hat nicht, die Natur des Geistes ist nicht Bewegung. Diese Bewegung des Geistes ist Funktion von Prana. Wunderbar. So, wir leben so lange, so die buddhistische Lehre, wir haben die Fähigkeit des Lebens. Jivitendriya. Indriya heißt Fähigkeit, Jivita heißt Leben. Wir haben Lebensfähigkeit, indem wir haben Prana. Prana ist in Yoga meistens ein Element, aber in der Tat, es ist feinere Atmen, das in jedem Teil des Körpers geschehen muss, damit wir diesen Teil des Körpers wahrnehmen. Sehr wichtig zu verstehen. Jede Zelle von unserem Körper lebt, indem es ernährt wird. Und es ernährt wird durch Atmen und durch Bluternährung. Wir können ohne Wasser leben, paar Tage. Wir können ohne feste Ernährung leben, viel länger. Aber ohne feinere Atmen, ohne Prana, wir sind gleich hin. So wichtig ist diese Ernährung durch Prana. Und durch diese Ernährung dann der Geist bewegt sich, Blut in unsere Körper bewegt sich und ernährt jeden Teil des Körpers. Und das ist Leben. Und wenn diese Prana aus dem Körper geht, dann geht auch, Sie haben mit Dolpotulku einige, Jirka hat mir gesagt, Sie haben auch ein bisschen Zhalong geübt. Wenn diese Prana aus dem Körper geht, dann Wärme geht auch raus. Und wenn Wärme aus dem Körper rausgeht, Körper wird kalt und wir werden wie ein Stein. Kein Unterschied zwischen Stein und toten Körper. Jetzt, ich habe selbst erlebt, Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, als ich in Kathmandu war, war ich in einem Ort nicht weit von Kathmandu, wo es Asura Cave. Und dort habe ich, als ich dort übernachtet habe, dann der Lama hat mich geholt in der Nacht, schon Mitternacht, und er hat mich gebracht zu einem Lama, der schon tot war, aber keine Bewegung von Herz, aber sein Körper, kein Atmen, aber sein Körper war noch warm. Wie ist das möglich? In tiefer Meditation, dann man kann diese Atmen noch in den Körper durch Konzentration behalten. Das ist diese enge Beziehung zwischen Wärme und Prana und Geist. Wenn Sie dann tibetanische Buddhismus lernen möchten, diese Beziehung ist unheimlich wichtig zu verstehen und erleben auch. Dafür machen wir Zhalong aus sozusagen Vorspeise, wieder Vorspeise von Dzogchen. In Dzogchen heißt schon Perfektion und der Geist ist Perfektion, aber wir erleben es nicht, solange wir nicht haben tiefe Erfahrung von dem wahren Geist, das auch Wärme produzieren kann. So, zurück zu Atmenmeditation, dann in diese Erklärung von Meditation über Atmen, und diese Erklärung ist auch verbunden mit indischer Tradition von Yoga. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Mahayana-Tradition distanziert sich besonders in tantrischer Version. Tantra ist auch, was Philosophie anbetrifft, ist rein Mahayana. Also in tantrischer Version dann diese Yoga und Yoga-Erkenntnis und Buddhismus dann schmelzen zusammen. Der Dolpo Tulku, wenn er kommt, ich habe gehört, dass er nicht kommt in diesem Jahr, dann er wird viel mehr darüber erklären können. Ich habe selbst mit Dolpo Tulku zusammen unter Führung von seinem Lehrer diese einen Monatkurs von Zalong gemacht. Und da einfach meditiert man so mal, damit man diese Wärme von Körper durch Geist und Verbindung von Geist mit feinem Atmen erlebt. Wunderbare Sache, wunderbare Technik, die nicht in klassischer Mahayana erwähnt ist, aber trotzdem diese Meditation über Atmen, was Asanga erklärt, über vier Phasen von Atmen, ist sehr wichtig für dieses Verständnis. Man hat Wissensklarheit nicht, verliert Wissensklarheit nicht nur im Prozess von Einatmen, Ausatmen, aber besonders diese Fähigkeit von Wissensklarheit verschärft ist in sogenannten Zwischenatmen. Zwischenatmen ist dann, wenn Einatmenprozess zu Ende geht, Ausatmenprozess hat noch nicht angefangen. Das ist dann innere Kumbhaka in Yoga. Und wenn Ausatmenprozess ist schon zu Ende und Einatmenprozess ist noch nicht geschehen, diese zwei Perioden heißen Zwischenatmen. Und in diesen Perioden, wenn man über Atmen meditiert, dann die Achtsamkeit und dann die Wissensklarheit auch. Sozusagen, wenn wir keinen konkreten Platz haben, wo wir Atmen in dem Körper betrachten, dann auf natürliche Weise diese Achtsamkeit und Wissensklarheit, wenn wir sie haben, verbreitet sich im ganzen Körper, weil wir nicht an eine konkrete Stelle Achtsamkeit führen. Diese Achtsamkeit, Wissensklarheit verbreitet sich im ganzen Körper. Und dann, wir erfahren diese feinere Atmen, obwohl wir nicht atmen durch die Nasenlöcher oder durch Mund. Trotzdem, wir spüren sehr, sehr klar, dass jeder Teil des Körpers, ganzer Körper sozusagen, auch hört nicht auf, sich zu bewegen. Sich bewegen ist in Buddhismus Windelement. Alles, was bewegt sich durch Windelement. Atmen ist auch Windelement, nichts anderes als Windelement. Und durch dieses Windelement von Atmen bewegt sich Körper, bewegt sich Sprache und bewegt sich auch Geist. Das ist sehr konkret. sehr wunderbare Physik und Physik ist gleich mit Psychologie verbunden. Physik und Psychologie, wir können nicht trennen. So, wenn wir nicht atmen durch Nase und durch Mund, trotzdem dieser Körper immer atmet weiter, aber durch was Asanga nennt, feinere Atmen. Und diese feinere Atmen, Erfahrung von feinere Atmen, ist Erfahrung von dem ganzen Körper. Und diese Erfahrung von ganzem Körper wird, indem wir den Geist bewegen, immer deutlich, wo wir den Geist führen. Versuchen Sie selbst, das ist Ihre Hausaufgabe für nächste Woche. Versuchen Sie, wie entspannt Sie sind und wie konzentriert Sie sind. Wollen Sie dann in diesen Zwischenperioden Bewegung in verschiedenen Teilen des Körpers, in den Fersen, in den Knien, in Arsch oder wie sagt man? In Nase, in Backen und so weiter. Versuchen Sie, auch in den Fingern und entspannt versuchen Sie, die Bewegung wahrzunehmen. Und für heute machen wir Schluss hier. Wenn es Fragen gibt, wir geben noch Zeit für die Fragen, nicht viele, weil wir wollen, dass wir gut überlegen, was wir gehört haben und am besten selbst erfahren. Und nächste Woche dann, am Samstag wie immer, Carmen wird sich darüber kümmern, dass wir heute war sozusagen auf Ausnahme. Aber normalerweise am Sonntag lehre ich die indonesische Gruppe und am Samstag dann lerne ich euch und wahrscheinlich kommt noch dazu diese tschechische, tibetanische Tibet-House-Gruppe, die kommt noch dazu, aber Vormittag hoffentlich. Dann so viel für heute. Ich sehe Bettina mit der Hand der Luft. Ja, Wunderbar. danke, danke, Dhammapipa. Ich habe eigentlich zwei kurze Fragen, bitte. Sie haben Ja. gesagt, dass es eben drei Stufen gibt der Verfeinerung der Meditation: das Zählen, dann das Verfolgen an derselben Stelle mit Erfolgen. Achtsamkeit, aber Und dann das Dritte habe ich nicht. dritte heißt auf Sanskrit Stapana. Stapana heißt eigentlich platzieren. Man platziert den Geist auf Atembild des Atmens. Auf das Atembild des Atmens. Und dann sozusagen diese mentale Erfahrung von der Atmen geht in den Vorgrund. Und wie ich gesagt habe, diese mentale Berührung ist immer feiner als körperliche Ja. Berührung. Ja. Und dann wird sich man wohlfühlen. Und wenn man diese Wohlgefühl, Ja. man Vielen dran Dank. haftet und dann kann man allmählich in diese tiefere Zustände von Konzentration Und meine letzte kurze Frage ist bitte, kann ich diese drei Stufen in einer Meditationssitzung machen oder soll ich pro Sitzung immer bei einer Stufe üben? diese Stufen kann man nicht trennen. Aber am Anfang, wir trennen, damit wir sie zusammen sehen. Ja, also übe Ja. ich jetzt Stufe 1. Wenn Sie in der chinesischen Tradition, wo diese Meditation an Atmen vielleicht am ausführlichsten erklärt wird, in Tiantai-Tradition, es gibt eine Stufe von Praktizieren, Xiu, und Stufe von Zeugen, Zhen. So erst übt man, wenn man richtig Zählen übt, dann automatisch geht man zu Verfolgen hinein. Wenn man dann übt Verfolgen, automatisch, wenn es tief erlebt wird, dann geht man zu Platzieren und dann zur Versenkung. Danke. Ja? Ja, vielen Dank. So, es geschieht automatisch, aber wir trennen. Genauso, wenn wir Fortschritte in Buddhismus machen, wir lernen also erst gewisse Disziplin, besonders basiert auf ethischem Verhalten. Durch Disziplin erlebt man dann Konzentration. Durch Konzentration erlebt man Weisheit, aber dann die drei erscheinen gleichzeitig. Und nur wenn sie gleichzeitig erscheinen, wir können Durchbruch machen, indem wir unmittelbar berühren das Objekt der Befreiung. Vorausgesetzt ist, dass Disziplin, Konzentration und Wissensklarheit, Weisheit, Vipassana als eine Einheit erfahren werden. Und das genauso, das macht man auch in Dzogchen, aber man versucht es von Anfang an zu machen. Aber normalerweise, man geht dazu Schritt nach Schritt. Ja? Andrea, bitte, bitte, Hand in der Luft. Ja, danke schön, Damadipa. Ich habe noch eine Frage zu zweitens, Verfolgen. Wie kann ich denn jetzt mich darauf fokussieren, wo der Atem ist? Weil der Atem ist im ganzen Körper. Also Sie haben ja gerade gesagt, wir spüren ihn in der Hand oder im Bauch. Ja, also Nein, wie nein, kann ich den Atem verfolgen? Sie springen gleich. Ich habe erst erklärt, diese Methode, wie es normalerweise die meisten, die Meditation über Atmen lernen in Thailand, in Burma oder Sri Lanka oder Kambodscha, wird gelehrt, dass man sich konzentriert auf einer Stelle, wo man Atmen am deutlichsten spürt, meistens bei den Nasenlochen. Und dort bleibt man. Und dann man verfolgt Atmen, ich habe erklärt, nicht innerhalb des Körpers, nicht außerhalb des Körpers. Man zwingt sich, dass man bei derselben Stelle bleibt. Und dann entspannt sich bei Einatmen und Ausatmen. Und dann diese nächste Schritte dann allmählich kommen. Das war's, danke. Bei einer Stelle bleiben. Danke. Ja. Danke. Aber wenn Sie meditieren und wollen mehr diese nicht-dualistische Verständnis von Meditation, dann ist es gut, Sie können auch nicht nur ein Einatmen, Ausatmen, aber auf die Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen, Ausatmen und Einatmen. Wenn Sie in Thailand zum Beispiel lehren oder in Burma, so wie ich, dann der Lehrer, wenn Sie fragen, was geschieht zwischen Einatmen und Ausatmen, der Lehrer wird sagen, wenn Sie nicht darauf achten, an diese Lücke, dann geschieht überhaupt nichts. Es geschieht etwas, wenn Sie darauf achten. Wenn Sie darauf nicht achten, geschieht nichts. Das ist die Logik hinter dieser Sache. Aber wenn Sie achten an diese Lücke, dann wird sie immer deutlicher. Und dann diese Einatmen und Ausatmen, was Asanga nennt, grobe Atmen, geht in den Hintergrund. Und diese feinere Atmen mit ganzem Körper geht in den Vorgrund. Aber wir werden darüber nächste Mal reden. Okay? Dann wir übertragen Verdienst an alle Wesen und treffen uns nächsten Samstag um 18 Uhr, richtig? Nächsten Samstag 18:15 Uhr. 18:15 Uhr. Ah, ja, wir haben darüber gesprochen. Mein Gedächtnis ist durch dem, dass ich mich an Reden konzentriere, ist gutes Beispiel. Man soll lernen zu reden und gleich entspannt bleiben und an sich an alle anderen Sachen klar zu erfahren. Und das ist schwer. Dann wir lernen, indem ich damit ich klar lehre und klar rede, muss ich mich konzentrieren. So beim Reden, man vergisst alle anderen Sachen. Und das sollte nicht passieren. Aber es passiert auch, wenn man Erfahrung hat in Meditation, es passiert immer weiter. So, aber wir können darauf achten, wenn wir reden, immer, immer auch entspannt und mit nicht zu viel an Konzentration anhaften. Das leider haben wir diese Tendenz und es ist sehr, sehr schwer, davon loszuwerden. Wenn wir völlig davon los sind, dann sind wir Bodhisattvas. Echte Bodhisattvas, nicht nur Bodhisattvas durch richtige Motivation. Na gut, dann möge Verdienst von heutigen Praxis an alle Wesen verbreiten, damit wir die volle Erleuchtung, volle Bodhi, höchste Bodhi erreichen können. Erfahren können. Omitobo. So, schönen Abend noch und bis nächste Woche und alles Gute. Ciao, Danke. ciao. Vielen Und herzlichen Dank. bald sehen wir uns in Tschechien vielleicht. Auch. Danke. Okay, ciao.